Fächer klingen die Glocken der Liebe, weil dein Mund mich so selig heut küsst. Und ich wünsch mir, dass stets es so bliebe, dass ihr zärtliches Bing-Bong nie du wieder vergisst. Hörst du nicht unsere in das Klingen der Glocken mit an. Willst du nicht, wie im Takt sie mitschwingen, dieses zärtliche Bing-Bong vom Geliebter sein Mann? Komm, geliebter, sei Mann.